Gegenwart mit Zukunft. Zukunft mit Vergangenheit. Meeresstrand mit Plastikrand. Sekundentod im Minutentakt. Analog wird digital, Platinen werden radikal. Gegenwart wird virtuell, töten wird zum kulturell. Kannibal am Pommesstand, Curryschale ohne Pfand. Schreibmaschine ist defekt, E-Mail schreiben ist direkt. Thermoskanne ohne Tee, Drehbuchautor ohne Dreh. Ärztekammer ohne Kammer, Wäscheständer ohne Klammer. Wachsfigur mit Abitur, tote Leiche ohne Gravur. Ziegenpeter ohne Peter, Physiker mit Dosimeter. Bunkerstadt am Horizont, Friseuse schwört auf dunkelblond. Kinderschaukel ohne Seil, Schneegestöber im Abteil. Ich verstehe das gar nicht, was du da singst. Nee, wirklich nicht. Auf ein neues. Girokonto ohne Zahlen, Jodtabletten ohne Strahlen. Wunderlampe mit viel Strom fördert den Besucherstrom. Leuchtstoffröhre ohne Dimmer, Biene schläft im Nachbarzimmer. Sukkulente findet Ente, Carsten ruft nach Alimente. Zigarette ohne Qualm, Napalm riecht nach Tabaksqualm. Glascontainer riecht nach Flasche, tote Leiche in der Asche. Sonnenschirm im Mondeslicht, Jutta schwänzt den Unterricht. Mauerblümchen ohne Kalk, Wunderkerze ohne Talg. Stilles Wasser wird ganz laut, Zombie sucht nach Edelbraut. Schiefertafel ist verblasst, schuldig ist der Badegast. Luftmatratze ohne Luft, Fliederbäumchen ohne Duft. Bildschirmsperre sucht den Pass, Alki sucht das volle Fass.